In einigen Mysterienspielen fährt auch Christus nach seinem Tod zuerst zur Hölle, um die Altväter zu erlösen. Die Teufel beklagen die auf diese Weise entvölkerte Hölle. Satan aber schickt Luzifer und seine Gesellen auf die Welt, um neue Sünder für die Hölle einzufangen. Diese Sünder aber suchen die Teufel gewöhnlich im Publikum. Und die Schuldbekenntnisse zeugen von zeitgenössischen Sünden. Da gibt es ebenso den Schuster, der zu dünne Sohlen gemacht hat, wie den Bäcker, der Teig seine Schweine füttert, den Teig aber mit Kleie wieder abfüllt. Da hören wir vom Priester, der den Messwein getrunken hat oder der Weiblichkeit im Beichtstuhl allzu zugetan war und von Waffenschmieden, die stumpfe, schlechte Waffen gefertigt haben.